Deutschlandfunk. Hörspiel. Vor 25 Jahren starb der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt. Unvergessen ist er vor allem als Verfasser vielgespielter Theaterstücke und als wortgewaltiger Prosaautor. Dass es neben dem dramatischen und epischen Werk auch etliche Hörspiele von Friedrich Dürrenmatt gibt, scheint dagegen weniger bekannt. 1956 aber erhielt Dürrenmatt für sein Hörspiel Die Panne sogar den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden. Grund genug, dieses Stück heute in Erinnerung an den vor 25 Jahren verstorbenen Schriftsteller noch einmal vorzustellen. In seinem Vorwort zum Stück Die Panne schreibt Friedrich Dürrenmatt: Das Schicksal hat die Bühne verlassen, auf der gespielt wird, um hinter den Kulissen zu lauern, außerhalb der gültigen Dramaturgie. So droht kein Gott mehr, keine Gerechtigkeit, kein Fatum wie in der 5. Sinfonie, sondern Verkehrsunfälle, Deichbrüche infolge Fehlkonstruktion, Explosion einer Atombombenfabrik, hervorgerufen durch einen zerstreuten Laboranten, falsch eingestellte Brutmaschinen. In dieser Welt der Pannen führt unser Weg, an dessen staubigem Rande sich noch einige mögliche Geschichten ergeben, indem aus einem Dutzend Gesicht die Menschheit blickt, Pech sich ohne Absicht ins Allgemeine weitet, Gericht und Gerechtigkeit sichtbar werden, vielleicht auch Gnade, zufällig aufgefangen, wiedergespiegelt vom Monokel eines Betrunkenen. Hören Sie nun also Die Panne, ein Hörspiel von Friedrich Dürrenmatt. In der Regie von Gustav Burmeister sprechen Albert Florath, Paul Bild, Josef Offenbach und viele andere. Im Anschluss an das Hörspiel Die Panne gibt der Kritiker Jochen Meißner einen Überblick über die Radioarbeiten von Friedrich Dürrenmatt. Der Rundfunkmaler Friedrich Dürrenmatt und das Hörspiel. Nun aber zunächst das Stück. Die Panne, Hörspiel von Friedrich Dürrenmatt. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1956. Dieser Wildholz, der soll was erleben, Junge, Junge. Rücksichtslos gehe ich jetzt vor, rücksichtslos, den drehe ich den Hals um, wird sich wundern. Unnachsichtlich, kein Pardon, keine Gnade, nee, mir nicht. Meint wohl, ich sei bei der Heilsarmee. 5% will er mir abknüpfen, 5%, ich rieche den Braten. Ein Glück, dass es mit Stürler klappte. Das ist ein Gewinnchen. Den habe ich schön reingelegt. Nanu, was ist denn auf einmal mit dem Wagen los? Nanu! Steht. Nichts zu machen. Sagt keinen Ton mehr. Bumm, Wetter. Nach wenigstens Glück im Unglück. Direkt vor einer Garage. Hallo! Sie, Herr Garagenbesitzer. Was ist denn los mit Ihrem Studebaker? Ach, weiß der Teufel. Will eben einen anderen Gang reinschieben, da rührt er sich nicht mehr von der Stelle. Hm, na, wollen wir mal sehen. Wollen Sie mal die Haube aufmachen? Versuchen Sie mal anzulassen. Da haben wir es. Um Gottes Willen, etwa eine größere Reparatur? Leider. Den kriegen wir heute nicht mehr in Gang. Du lieber Himmel. Und bis wann wird das dauern? Morgen früh um 7 können Sie ihn holen. Was, morgen erst? Na, es ist schließlich 6 Uhr abends. Weit bis zum Bahnhof? Eine halbe Stunde. Kann man im Dorf übernachten? Da haben Sie aber Pech heute. Der Kleinviehzüchterverband tagt. Sind alle Gasthöfe besetzt? Aber warten Sie mal. Gehen Sie noch mal zu Herrn Werger in der Weißen Villa. Der nimmt Gäste. Die Dorfstraße geradeaus und dann links. Niemand zu sehen. Hallo? Ja, bitte, was wünschen Sie? Herr Werge? Bin ich. Mein Name ist Traps, Alfred Traps. Erfreut. Es wurde mir gesagt, man könnte bei Ihnen übernachten, habe eine Panne. Kann man, bitte sehr, treten Sie näher. Wie viel verlangen Sie denn? Nix.

Was war denn eigentlich los? Sowas wie eine Gerichtsverhandlung. Bildete mir ein, einen Mord begangen zu haben. So ein Unsinn. Ausgerechnet ich. Kann ja keinem Tierchen was zuleide tun. Auf was die Leute so kommen, wenn sie pensioniert sind. Na, vorbei. Man hat andere Sorgen, wenn man so mitten in Geschäften steht. Dieser Wildholz. Rieche den Braten. 5% will der mir abknöpfen. 5%, Junge, Junge. Rücksichtslos, Gegner. Vor rücksichtslos, den drehe ich den Hals um. Unnachsichtlich. Wir brachten Die Panne. Hörspiel von Friedrich Dürrenmatt. Regie Gustav Burmester. Es sprachen Kurt Meister, Albert Florath, Paul Bild, Günter Hadank, Ludwig Linkmann, Ruth Pölzig, Werner Schumacher, Rudolf Fenner und Josef Offenbach. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1956. Hören Sie nun noch eine Sendung des Hörspielkritikers Jochen Meißner über den Radioautor Friedrich Dürrenmatt. Dürrenmatt war ein merkwürdiger Schriftsteller. Es ist alles merkwürdig. Es gibt von ihm ein Meisterwerk. Da bin ich der Einzige, glaube ich, in Europa, der das für ein Meisterwerk hält. Nämlich ich kann es mir... Die Erzählung, die Panne. Ein Glanzstück. Panne, ja. Darauf hat er ein Hörspiel gemacht. Ja. Also auf dem Gebiet der Vermarktung war er ja führend. Er hat den Stoff dreimal behandelt. Ja. Einmal als Novelle, als Geschichte, einmal als Hörspiel und einmal als Bühnenwerk. Ja. Mhm. Unter uns, gut ist es als Novelle. Mhm. Die anderen beiden, naja, schön. Der Rundfunkmaler, Friedrich Dürrenmatt und das Hörspiel von Jochen Meißner. Seine eigenen Chancen, Texte zu platzieren, hat der 42-jährige Pastorensohn aus Kunolfingen, Dürrenmatt, inzwischen zu nutzen gelernt. Er hat sich angewöhnt, seine Einfälle dem Publikum in jeder honorarpflichtigen Form zu offerieren, als Theaterstück, als Film, als Hörspiel, als Buch und als Fernsehspiel, so die Ehe des Herrn Mississippi, so den Besuch der alten Dame, andere wenigstens in zwei- oder dreifacher Fasson. Gegenwärtig ist Dürrenmatt damit beschäftigt, einige seiner Hörspiele, die schon seit Jahren auch als wohlfeile Bücher im Handel sind, für die Bühne aufzubereiten. Im Gegensatz zu vielen Autoren, denen der Umgang mit dem eigenen, einmal abgeschlossenen Text eher Unbehagen macht, hat Dürrenmatt offensichtlich eine Passion dafür, sich selbst zu bearbeiten. Aber es ist wahr, dass er seine Texte dabei auch ernstlich umarbeitet. Fast alle seine Bühnenwerke tragen heute den Vermerk »Zweite Fassung«. Seine Erzählung »Grieche sucht Griechen« liefert Dürrenmatt mit zwei divergierenden Schlussfassungen. Die zweite für Leihbibliotheken. Der Spiegel Nummer 13 vom 27. März 1963. Schauen Sie, ich habe noch nie einmal für ein Publikum geschrieben. Das heißt, für mich waren immer Stücke oder überhaupt jedes Arbeiten war eigentlich ein Versuch, für mich, mich über die Welt klar zu werden. Also ich kann nicht für ein bestimmtes Publikum schreiben, weil es das nicht gibt. Das kann man so sagen. Man kann aber auch noch etwas sagen, dass ich von dem, was Dürrenmatt eben gesagt hat, nicht ein Wort glaube. Marcel Reich-Ranitzky im Gespräch mit Peter Voss, dem damaligen Intendanten des Südwestrundfunks. In der zwölfteiligen Serie »Lauter schwierige Patienten« wurden Schriftsteller porträtiert, die Reich-Ranitzky persönlich gekannt hat, die aber nicht mehr unter den Lebenden weilten. Reich-Ranitzky hat Friedrich Dürrenmatt nicht nur kritisch begleitet, bisweilen sehr kritisch, er hat auch für die Warschauer Erstaufführung den Besuch der alten Dame ins Polnische übersetzt. 1941 machte Dürrenmatt die Matura, die er knapp ausreichend bestand. Danach sympathisierte er ein paar Monate lang mit der schweizerischen Fröndlerbewegung, die sich für den Anschluss der Schweiz an Nazi-Deutschland stark machte. Wohl eine Auflehnung gegen den protestantischen Vater. Es war überhaupt ein Irrer, dieser Dürrenmatt. Von Anfang an, er hatte eine Idee, er wollte gar nicht Schriftsteller werden. Er wollte Maler und Zeichner werden. Du bist ja auch ein guter Zeichner geworden. Nein, schlechter sein. Finden Sie? Ja, ich bin völlig anderer Meinung. Und dass ich die Maturität gemacht hatte, da kam eigentlich mein Zusammenbruch. Im Grunde lachte alles über meine Malerei. Die lachten alle über meine Bilder. Ich sagte, ich solle mal lernen, Äpfel zu zeichnen. Ich hatte aber überhaupt keine Lust, Äpfel zu zeichnen. Und ich hatte einfach das Gefühl, was ich da gemacht habe, das gibt's nicht. Anstatt Maler zu werden, studierte Dürrenmatt Philosophie, Naturwissenschaften und Germanistik in Bern und Zürich. 1946 heiratete er die Schauspielerin Lotti Geißler, mit der er 3 Kinder hatte. Ich habe geheiratet, bin gleichzeitig Schriftsteller geworden. Ich habe also gleichzeitig eine Familie gegründet. Das heißt, ein Mann muss Ballast haben, ein Mann muss einen Karren haben, den er zu ziehen hat, sonst kriegt er keinen Schwung. Im Grunde fing die Theaterarbeit, die fing mit einer Familientragödie an. Und zwar sehe ich meine Eltern immer noch auf dem Kanapee sitzen und ich saß vor ihnen und ich erklärte ihnen zur gleichen Zeit, erstens, dass ich das Mädchen, mit dem ich verlobt war, nicht heiraten werde, dass ich, dann atmeten sie etwas auf, und dann zweitens, dass ich Schriftsteller werden wollen und die Universität verlassen. Und drittens, dass ich ein anderes Mädchen kennengelernt habe, das ich heiraten werde und dass die eine Schauspielerin ist. Das nahm alles auf einen Schlag meine Eltern sehr gelassen hin. Also eigentlich, wie soll ich sagen, tapfere Eltern. Sein erstes Hörspiel schrieb Dürrenmatt bereits 1946, Der Doppelgänger. Produziert wurde das Stück aber erst 1960, 14 Jahre später, als Koproduktion von Bayerischem und Norddeutschem Rundfunk. Da war Dürrenmatt schon weltberühmt. Seine Tragikomödie Der Besuch der alten Dame hatte die deutschsprachigen Theaterbühnen erobert und sie war mit Elisabeth Flickenschild in der Hauptrolle verfilmt worden. Ein Hollywood-Remake mit Anthony Quinn und Ingrid Bergman sollte noch folgen. Die Novelle »Die Panne« war schon im Peter Schifferlis Verlag »Die Arche« erschienen und »Der Richter und sein Henker« war als Fortsetzungsroman in der Schweizer Zeitschrift »Beobachter« abgedruckt worden und begründete Dürrenmatts Ruf als Kriminalschriftsteller. In den 50er und 60er Jahren gestalteten die deutschen Landesrundfunkanstalten ihre Hörspielprogramme als eine Art Stadttheaterbetrieb. Jeder machte seine eigene Inszenierung des neuen Eich, Dürrenmatt oder Frisch. So gibt es von den 8 Originalhörspielen Dürrenmatts insgesamt 25 Inszenierungen. Abendstunde im Spätherbst. Der Doppelgänger. Herkules und der Stall des Nächtliches Gespräch mit einem verachteten Stranitzky Menschen und der Prozess um das Esels Unternehmen der Vega. Die Panne. Dazu kommen noch die Hörspielfassungen von ursprünglich für das Theater geschriebenen Stücken und die Produktionen aus der Schweiz und der Österreich. Besuch der alten Dame. Ein Engel kommt nach Babylon. Romulus der Große. Die Frist. Der Mitmacher. Der pensionierte Physiker. Hier ein Vergleich zweier Fassungen des Originalhörspiels »Nächtliches Gespräch mit einem verachteten Menschen«, das als »Ein Kurs für Zeitgenossen« untertitelt ist. Der verachtete Mensch ist der Henker in einem totalitären System, der nachts bei seinen Opfern einbricht, um sie zu exekutieren. Sie hören zuerst Walter Richter in der Inszenierung von Fritz Schröder-Jahn aus dem Jahr 1960 und danach Gerd Wischnewski in der Fassung von Walter Knaus aus dem Jahr 1959. Ich bin da, weil alle Gewalttat böse ist. Und so wie ich hier im Schein der nächtlichen Lampe auf diesem Schreibtisch vor meinem Opfer sitze und unter dem Mantel aus altem Tuch ein Messer umklammere, verachtet man mich. Denn die Schande ist von den Gewaltigen der Erde genommen und hinunter auf meine Schultern gesenkt, damit ich ihrer aller Schande trage. Damit ich ihrer aller Schande trage. Mich fürchtet man. Aber die Mächtigen werden nicht nur gefürchtet, sondern auch bewundert. Beneidet genießen sie ihre Schätze, denn die Macht verführt, so dass man liebt, wo man hassen sollte. So schließen sich Helfer und Helfershelfer an die Gewaltigen, wie Hunde schnappen sie nach den Brocken der Macht, die der Gewaltige fallen lässt, sich ihrer zu bedienen. Der Obere lebt von der entlehnten Macht des Untern und umgekehrt. Ein dunkles Gefüge von Gewalt und Furcht, von Gier und Schmach, das alle umspannt und endlich einen Henker gebiert, den man mehr fürchtet als mich, die Tyrannei. Dürrenmatts Werke, bevölkert von Richtern und Henkern verschiedenster Couleur, wiesen über eine politische Kritik an totalitären Verhältnissen hinaus und spielten auf der Bühne eines, wie die Kritik es nannte, moralischen Welttheaters. Nach der umfassenden Korruption der kulturellen Werte durch den Nationalsozialismus und der Diskreditierung utopischer Versprechen durch den Stalinismus versuchte man, nicht zuletzt im Hörspiel, durch Selbstbesinnung eine neue moralische Orientierung zu finden. Das spiegelte sich auch in der Ästhetik. Das Hörspiel fand, nach der damals herrschenden Lehre, auf einer inneren Bühne statt, behauptete jedenfalls der führende Hörspieltheoretiker Heinz Schwitzke, der von 1951 bis 1971 auch Leiter der Hörspielabteilung des Norddeutschen Rundfunks war. Als reines Wörterspiel wurde das Hörspiel als eine im weitesten Sinne literarische Gattung aufgefasst. Seine technischen Dimensionen wurden lange unterbewertet und so konnten die Schriftsteller als Hörspielautoren lange mit ihrer medientechnischen Unwissenheit kokettieren, wie es Walter Filz in seiner Rede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden im Jahr 2001 nachwies. Eine merkwürdige Apparatur nannte Günter Eich 1953 das Radio hier und warnte, es könne zu einer gefährlichen Mechanisierung der Welt führen. Heinz-Oskar Wuttig 1954 mutmaßte, dass durch die mechanische Apparatur Radio eines Tages die Fähigkeit der Wahrnehmung differenzierter Töne verloren werden könne. Erst 1958, also immerhin 70 Jahre, nachdem Heinrich Hertz die elektromagnetischen Wellen entdeckt hatte, berücksichtigte Benno Meyer-Welack in seiner Rede, dass das Radio gar nicht mechanisch funktioniert, sondern durch, wie er sich ausdrückte, Wellen oder Strahlen oder was das für ein fantastisches Zeug ist, das die Töne einfach durch die Luft trägt. Man muss natürlich nicht wissen, wie Radioübertragung funktioniert. Ich weiß es eigentlich auch nicht. Mich hat nur verblüfft, wie häufig hier mit schriftstellerischer Koketterie erstmal gesagt wird, keine Ahnung von Medium und Technik, dann aber nur umso freier über die Wirkungen von Medium und Technik spekuliert wird. Ich habe den Eindruck, dass bestimmte, ja, regelrecht mystische Mutmaßungen über den Radioapparat pfeilgerade zu genauso vergeheimnissenden Vermutungen über unseren Apparat der Wahrnehmung, also über das Hören, geführt haben. Auch wenn sich Dürrenmatt nicht sonderlich für die medienspezifischen Charakteristika des Radios interessierte, so ließ er sich auch nicht im Nachhinein zu so kompromittierenden Äußerungen hinreißen wie seine Schriftstellerkollegen, als er den Hörspielpreis der Kriegsblinden für »Die Panne« bekam. In seiner Dankesrede sprach er weder über sein Preisträgerstück, noch über das Hörspiel im Allgemeinen, noch über das Radio. Der Hintergrund, vor dem er am 30. März 1957 im Bonner Bundesrat seine Rede hielt, war der Krieg. Er kritisierte die abschätzigen Bemerkungen der Deutschen gegenüber den Schweizern, die hier angeblich nichts durchgemacht hätten. Genauer, sie hätten keinen Krieg durchgemacht. Angesichts der Atombombe und der wechselseitig zugesicherten Vernichtung könne man auch keinen Krieg mehr durchmachen, weil der das Ende bedeuten würde. Man könne nur noch den Frieden durchmachen, was auch nicht einfach sei, so Dürrenmatt. In seinem Satyrspiel »Die Physiker« von 1962 wird er auf die mörderische Zweckrationalität technischer Naturbeherrschung näher eingehen. Die natürliche Synthese seiner malerischen und seiner schriftstellerischen Ambitionen war für Dürrenmatt das Theater. Er entwarf Bühnenbilder, inszenierte seine Stücke mitunter selbst und leitete von 1967 bis 1969 das Basler Theater als Co-Direktor. Dort entwickelte er die sogenannte Basler Dramaturgie, deren Maxime es war, den Goldschnitt der Klassiker zu überprüfen und alte Stoffe zu überschreiben. Eine Methode, die Andreas Beck, seit 2015 der neue Intendant des Theaters Basel, ausdrücklich weiterentwickeln will. Übermalungen und Überschreibungen klassischer Stoffe finden sich im Werk Dürrenmatts zuhauf. Herkules scheitert an der Aufgabe, die Augiasstelle zu säubern, Romulus der Große daran, den Untergang des Römischen Reiches herbeizuführen. Sein Stück »Der Prozess um des Esels Schatten« versieht Dürrenmatt mit dem Untertitel »Ein Hörspiel nach Wieland, aber nicht sehr«. Wie sehr Dürrenmatt hingegen vom Optischen geprägt war, kann man in der etwas länglichen Einleitung zu seinem Hörspiel »Abendstunde im Spätherbst« hören, für das er 1957 den Prix Italia bekam. Meine Damen, meine Herren, zu Beginn möchte ich, als wäre ich ein Theatermaler oder besser, wenn es dies gäbe, ein Rundfunkmaler, den Ort dieser vielleicht etwas seltsamen, aber ich schwöre es, wahren Geschichte beschreiben. Auf den Begriff Rundfunkmaler mag Dürrenmatt das Copyright haben. Aber gerade in der Frühzeit des Radios neigte man zu hybriden Begriffsbildungen. Der Theoretiker Richard Kolb war da besonders kreativ und unterteilte das Hörspiel in Hörbilder, Hörreliefs und sogar Hörplastiken. Alles Begriffe, die die zeitbasierte Kunstform des Radios stillstellen wollten. Es waren Kombinatoriker oder ganz Vorsichtige, die das Hörspiel entweder als ein episch-lyrisches Zwittergebilde oder als ein episch-dramatisches Zwittergebilde oder als eine lyrisch-episch-dramatische Dreiheit zu verstehen wussten, spottete 1961 Friedrich Knilly, der den Hörern das Hörspiel aus dem Kopf schlagen wollte und in den Hörraum konkreter Schallereignisse verlagerte. Der Rundfunkmaler Dürrenmatt lässt nun sein Hörspiel Abendstunde im Spätherbst mit einem Ich-Erzähler einleiten, der später eine der beiden Hauptfiguren sein wird. Der Bestseller-Autor und Nobelpreisträger Maximilian Korbes beschreibt das Ambiente seines Arbeitszimmers so opulent und selbstverliebt, das kann unmöglich Dürrenmatts Ernst gewesen sein. Und jetzt, meine Damen und Herren, darf ich Sie um eine kleine Anstrengung bitten? Stellen Sie sich den Salon eines Grand Hotel-Appartements vor. Der Preis von Räubern abgekartet, modern, für einen längeren Aufenthalt hergerichtet. Einverstanden? Links vor Ihnen erblicken Sie verschiedene Tische zusammengerückt. Interessiert Sie der Arbeitsplatz eines Schriftstellers? Bitte, treten Sie näher. Sie sind enttäuscht? Zugegeben, auch die Arbeitsplätze kleinerer Schriftsteller können so aussehen. Ein Wust von Papieren, eine Schreibmaschine, Manuskripte mit Korrekturen übersät in verschiedenen Farben, Bleistifte, Kugelschreiber, Gummis, eine große Schere, Leim. Hinter diesem Wirrwarr eine Art improvisierte Hausbar. Cognac, Whisky, Absinth, Rotwein und so weiter. Betrachten wir nun die beiden Hauptpersonen unseres Spiels. Beginnen wir mit mir. Ja, Sie hören richtig. Ich bin eine der Hauptpersonen und es tut mir leid, wirklich. Doch will ich mir Mühe geben, Sie nicht allzu abrupt zu erschrecken. So schiebe ich mich dann vorsichtig von rechts in den Raum, komme eben aus dem Schlafzimmer. Offenbar war ich letzte Nacht... Nun, das geht niemandem etwas an, was letzte Nacht war. Möglicherweise sind derart ausführliche Beschreibungen, die im Hörspiel dramaturgisch genau gar keine Funktion erfüllt haben, die Ursache für die Vorstellung, Hörspiel sei so etwas wie Blindentheater oder, medienadäquater ausgedrückt, Kino im Kopf. Walter Filz hat da mal genauer hingehört. Bleiben wir mal beim illusionistischen Text- und Geräuschtheater. Es ist, wir wissen das, nicht die Speerspitze gegenwärtiger Hörspielkunst, aber eben drum ja auch der heißeste ursprüngliche Kino-im-Kopf-Kandidat. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Kommt auch in avancierten Stücken vor. Telefon klingelt. Ich muss Sie da jetzt ein bisschen penetrieren, aber gleich kommen wir zur Erlösung. Also, Telefon klingeln. Gemäß der Kino-im-Kopf-Theorie müsste unsere Fantasie dann das Bild eines Telefons erzeugen. Und zwar bei jedem ein anderes. Der eine sieht das Telekom-Modell 30i, der andere das Sinus 44, der eine sieht es in Brombeerblau, der andere in Business Schwarz und er sieht es natürlich nicht wie im Telekom-Prospekt freigestellt auf weißem Grund, sondern das Telefon muss irgendwo sein, auf einem Tisch. Der Tisch steht in einem Raum, der Raum braucht eine Einrichtung. All das müsste unser Kino im Kopf leisten. Wie sehr Dürrenmatt als Maler und Theaterautor das Hörspiel vom Optischen her dachte, als Medium einer Imaginationsmaschinerie, die es mit Rohmaterial zu füttern galt, merkt man an den immer wieder eingestreuten beschreibenden Sequenzen und den freiwillig-unfreiwillig komischen theaterhaften Auftritten von Nebenfiguren. Setzen wir uns an den Tisch. Simone will servieren. Was gibt es denn? Schildkrötensuppe. Fein. Also bitte, meine Herren, nehmen Sie Platz. Danke sehr. Gesegnete Mahlzeit. Gesegnete Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit. Nun, Angeklagter, was haben Sie vorzuweisen? Ich hoffe, einen schönen stattlichen Mord. Ich muss protestieren, lieber Staatsanwalt. Forellen, meine Herren. Dazu einen leichten Spritzchen Neuchâteller. Meine Lieblingsvorspeise. Fein. Wünschen der Herr ausgelassene Butter zur Forelle oder Mayonnaise? Mayonnaise, bitte. Bitte. Brüsseler Salat, bitte. Noch ein Gläschen Neuchâteller? Ja, schmeckt prima. Champignon à la Crème, meine Herren. Dazu ein Chateau Neuf du Pape. Fein. Kalbsnierenbraten? Artischocken und ein wohltemperierter Saint-Julien Médoc 1927. Donnerwetter, ist ein Festessen, will ich meinen. Unser Gastgeber kauft selber ein, der alte Gnom und Gourmet. Prost, alter Junge. Prost. Prost. Dass innerhalb weniger Hörspielminuten eines Verhörs in Echtzeit derart viele Speisen aufgetragen werden, entbehrt nicht einer gewissen Komik, der sich Dürrenmatt wohl bewusst gewesen sein dürfte. Der Regisseur der Panne war Gustav Burmeister. Eben jener Regisseur, der auch Günther Eichs Stück »Die andere und ich« inszeniert hatte, für das er 1953 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet wurde. Eichs Träume, das viel prägendere Stück, war im Jahr zuvor noch leer ausgegangen. Mit Gustav Burmeister spielte Dürrenmatt auch seinen Hörspielerstling »Der Doppelgänger«. Mit Burmeister in der Rolle des Hörspielregisseurs und Dürrenmatt selbst in der Rolle des Hörspielautors. Sie haben mir versprochen, eine Geschichte zu erzählen, Herr Hörspielautor. Ich bitte Sie darum. Ich verfüge über viele Stimmen und ich darf sagen, dass es gute Stimmen sind. Ich habe Ihnen versprochen, eine Geschichte zu erzählen, Herr Hörspielregisseur. Es ist eine dunkle Geschichte, die mir auf dem Herzen liegt und eine seltsame. Doch muss ich gestehen, dass ich nicht viel mehr von ihr weiß als das Motiv. Es macht aber nichts. Eine Handlung stellt sich immer zur rechten Zeit ein. Vorsicht! Ich bin verpflichtet, den Hörern ein geordnetes Spiel zu bieten und eine verworrene Handlung wäre peinlich. Soweit es möglich ist, werde ich daran denken. Ich bitte Sie darum. Ich denke mir einen Mann. Sein Name? Der Name ist gleichgültig. Er ist ein Mensch wie jeder von uns. Sein Beruf und seine Stellung unter den Menschen? Unwichtig. Darf ich wenigstens das Land wissen, in welchem er lebt? Nebensächlich. Irgendwo muss er doch leben. Nun gut. Denken wir uns eine weite Hügellandschaft, sich irgendwo in trostlose Gebirge verlierend und dämmerhafte Seen, eine verlorene Großstadt vielleicht und anderswo Tannenwälder und eine unermessliche Ebene, alles nun überglänzt von einem halbierten Mond zwischen jagenden Wolken. Hier muss man in der enervierenden Langsamkeit der Exposition die Ironie erkennen, mit der Dürrenmatt die dramaturgischen Anforderungen umsetzt, die ein offensichtlich tief in der Ästhetik des 19. Jahrhunderts verwurzelter Regisseur an ein Hörspiel stellt. Das klingt auch in der Inszenierung einerseits hoffnungslos gestrig, andererseits spürt man aber auch in aktuellen Produktionen diese Haltung einer gewissen Verachtung für die Intelligenz des Hörers und den unbedingten Willen, ja keine Frage unbeantwortet zu lassen. Natürlich spielt Dürrenmatt mit dem irritierenden Effekt, wenn aus Affirmation Subversion wird. Deine Dramen sind, darunter hat er nicht gelitten, weil er tot ist, sind ja beinahe alle schon vergessen. Ja. Das ist ja eine unglaubliche Sache. Von allen Gattungen der Literatur lebt das Drama am kürzesten. Was sagen Sie spontan, was bleibt von Dürrenmatt? Besuch der alten Dame, eventuell Physiker, die Panne, Schluss. Aber das ist nicht so wenig. Natürlich irrt Marcel Reich-Ranitzky hier, denn im Jahr 2004 entdeckte die Hörspielregisseurin Beate Andres einen Dürrenmatt-Text aus dem Jahr 1985 wieder, die Ballade Minotaurus. Das Buch ist vom Autor selbst illustriert worden und kaum ein Text ist optisch so aufgeladen wie dieser. Denn das Labyrinth, in dem der Minotaurus eingesperrt ist, besteht aus reflektierenden Spiegelgläsern. Ugh. Bodenzellenzur. Es wundert also, was der Motor war. Die Menschen menschliches Wesen. Das ist das Wesen, von den Menschen zu schützen. Eine Anlage, aus der keiner des Betreten hatte, wieder herausfand. Deren unzählige, sich verschachtete Länder aus Glas waren. So dass das Wesen nicht nur seinem Spiegelbild gegenüber kauerte. Sondern auch den Spiegelbildern seiner Spiegelbilder. Die Eröffnungssequenz trifft wie ein Keulenschlag. Verzerrte Rockgitarren und ein Drumcomputer hämmern den Rhythmus, zu dem Bernhard Schütz als Minotaurus durch ein Labyrinth stampft, nach Art eines Stiermenschen schnaufend, seine Stimme immer wieder zurückgeworfen von den gläsernen Wänden seines Gefängnisses. Ebenso wie sein Bild, das sich mit jedem Lichtstrahl in ihnen spiegelt und ins Unendliche vervielfacht. Der Minotaurus, Produkt der ehebrecherischen Sodomie von Pasiphae mit dem weißen Stier des Poseidon, wurde von ihrem Gatten in das von Daidalos erbaute Labyrinth gesperrt, um die Menschen vor dem Wesen und das Wesen vor den Menschen zu schützen. Zwischen den Wänden seines Spiegelkabinetts vermeint er, wie im vorsprachlichen Spiegelstadium eines Säuglings, in jeder Wand andere Minotauren zu erkennen, jeder eingeschlossen in sein gläsernes Gefängnis. Diese Wahrnehmung feiert er mit einem Tanz. Goethe postulierte für die Balladenform, dass sie sich aller Grundarten der Poesie, der Lyrik, der Epik und der Dramatik bedienen solle, um einen Text zu konstruieren, in dem die Elemente noch nicht getrennt, sondern wie in einem lebendigen Urei zusammen sind. Dürrenmatt hatte für den Minotaurus die Form der Ballade nicht nur gewählt, weil diese ursprünglich ein Tanzlied bezeichnet, sondern auch weil der Tanz begriffsgeschichtlich den Ursprung des Labyrinthes bildet. Dessen verschlungene Bewegungen werden erst in Zeichnungen, Bauten und literarischen Texten manifest. Auch auf syntaktischer Ebene sind Form, die Ballade, und Inhalt, das Labyrinth, eng miteinander verknüpft. Im Nebensatzgeflecht des hypotaktischen Satzbaus werden sich wiederholende Einheiten an den Kommata gespiegelt oder von der Dramaturgie des Doppelpunkts vorangetrieben. Als er mit einem Male den Leib fühlte, das warme, schweißgebadete Fleisch, und nicht das harte Glas, das er bis jetzt gefühlt hatte, begriff er, insofern man beim Minotaurus von Begreifen reden kann, dass er bis jetzt in einer Welt gelebt hatte, in der es nur Minotauren gab, jeder eingeschlossen in ein gläsernes Gefängnis. Und nun fühlte er einen anderen Leib, fühlte anderes Fleisch. Das Mädchen entwand sich ihm. Er ließ es geschehen. Es wich zurück. Großen Augen auf ihn gerichtet. Und als er zu tanzen begann, begann das Mädchen zu tanzen. Und die Spiegelbilder der beiden tanzten mit. Er tanzte seine Ungestalt. Er tanzte seine Ungestalt. Es tanzte seine Schönheit. Er tanzte seine Freude. Seine Freude, es gefunden zu haben. Es tanzte seine Furcht, von ihm gefunden worden zu sein. Er tanzte seine Erlösung. Er tanzte seine Erlösung. Und es tanzte sein Schicksal. Er tanzte seine Neugier. Er tanzte sein Herandrängen. Es tanzte seine Umschwingen. Sie tanzten. Sie und ihre Spiegelbilder tanzten. Und ihre Spiegelbilder tanzten. Er wusste nicht, dass er das Mädchen nahm. Er konnte auch nicht wissen, dass er es tötete. Wusste er doch nicht, was Leben war und was Tod. Die Regisseurin Beate Andres. Dieses Labyrinth hat überhaupt keinen Ausgang. Also das ist weder so eins, wo man über verschiedene Möglichkeiten rausfindet, noch eins, was nur einen Weg kennt. Dieses Labyrinth ist von Daidalos gebaut, um die Menschen von dem Tier und das Tier von den Menschen zu trennen. Also um sozusagen das Gewalttätige aus der Kultur rauszuhalten. Ja? Das ist ja das, was der Daidalos macht, indem er das Labyrinth baut, schützt er die Kultur vor diesem Exzess. Ja? Und deswegen ist sozusagen also diese Frage, was für eine Art von Labyrinth ist an der Stelle, es ist eine Begrenzung zur Kultur. Mit der Komposition von Georg Zeitblom bildet das Hörspiel Minotaurus den Resonanzraum eines Textes, der von vornherein gattungsübergreifend konzipiert war und durch die eigenen Illustrationen Dürrenmatts auch schon multimedial. Ich meine mich aber zu erinnern, dass der Dürrenmatt geschrieben hat, dass er eben immer wieder um diesen Stoff gekreist ist und den immer wieder überschrieben hat. Ähnlich wie er, war ja auch Maler, ähnlich wie er eben den Topos des Labyrinths gemalt hat und dann wieder übermalt, sodass die Bilder sozusagen auch auf der Ebene der aufeinandergeschichteten Farben Labyrinthe geworden sind. Nach Form und Inhalt widerspricht der Minotaurus dem Klischee von Dürrenmatt als einem Moralisten aus Bern, der seine Figuren in ebenso wohl kalkulierte wie vorhersehbare Dilemmata treibt. Dass der Welt seiner Gegenwart nur noch die Komödie beikäme und deren Geschichte erst zu Ende gedacht sei, wenn sie die schlimmstmögliche Wendung genommen habe, sind zu Tode zitierte Gemeinplätze geworden. Dass aber die schlimmstmögliche Wendung, die eine Geschichte nehmen kann, die Wendung in die Komödie ist, dieser Satz könnte seine durchschlagende Sprengkraft entfalten, wenn man ihn denn ernst nähme. Gänzlich unkomödiantisch geht es in Dürrenmatts Stück »Der Mitmacher« zu, das Hans Hausmann 1974 inszeniert hat. Ein Hörspiel wie ein Film noir, von heute aus betrachtet wie ein Amalgam aus Mahagoni und Sin City. Die Figuren tragen einsilbige Namen wie Doc, Boss, Cop, Jim, Bill und Ann. Doc war früher Chemiker. In der Wirtschaftskrise wurde er entlassen und seine Frau verließ ihn mit dem gemeinsamen Sohn Bill. Unsere Stadt rückte mordstatistisch an die erste Stelle. Dann engagierten sie Doc. Heute ist der gute Ruf unserer Stadt wiederhergestellt. Sie steht mordstatistisch an letzter Stelle, weil Doc eine Methode erfand, Leichen in Flüssigkeit aufzulösen. Der perfekte Mord wurde möglich. Mein Name ist Bill. Ich bin 24. Zuerst studierte ich Biologie, dann wechselte ich zur Soziologie hinüber. Es ist unanständig, über Atome, Moleküle, Spiralnebel oder über Kohlenstoffverbindungen nachzudenken, wenn ein korrupter Staat, eine noch korruptere Gesellschaft oder ein idiotischer Dogmatismus die Welt zugrunde richten. Es ist sinnlos, immer neue Ideologien zu erfinden, immer neue Utopien zu errichten. Es ist genug geschwatzt worden. Erst eine größere Not bringt die Menschen zur Vernunft. Doch gehört zu einer wahnwitzigen Welt auch eine wahnwitzige Methode. Unser Kampf richtet sich gegen jedes politische System und gegen eine jede Gesellschaftsordnung. Es taugt keine etwas. Die allgemeine Korruption ist nicht zu bekämpfen, sondern zu fördern. Eine klug gelegte Bombe ist keine Utopie, sondern Wirklichkeit. Eine im richtigen Augenblick falsch gestellte Weiche, keine ideologische Tat, sondern ein sinnvolles Eingreifen in den Ablauf der Geschichte. Nichts tun schadet. Mitmachen ist verbrecherisch. Pläne schmieden Zeitverschwendung. Bloß Amoklaufen hilft weiter. Diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen, ist mein Ziel. So erschreckend aktuell diese Haltung heute erscheint, ist doch der Amoklauf nicht die schlimmstmögliche Wendung, sondern die Perpetuierung der Verhältnisse, die den Amoklauf zur Systemstabilisierung nutzt. Doch auch diesen Einbruch der Realität in das Spiel hatte Dürrenmatt schon durchgespielt, wenn auch in kleinerem Maßstab. Im schon erwähnten Hörspiel Abendstunde im Spätherbst konfrontiert der kleinbürgerliche Pensionist Fürchtegott Hofer den Großschriftsteller und Nobelpreisträger Maximilian Korbes mit seinen Recherchen. Er hat herausgefunden, dass der Autor all die Morde, die er in seinen Romanen beschrieben hat, zuvor selbst begangen hatte. Sie geben es zu? Ich gebe es zu. Die Schwedin? Die Schwedin. Die junge Engländerin? Auch die. Die Fürstin Windischgrätz? Ebenso. Sie haben alle 22 Morde begangen? Alle 22. Ich lasse mich nicht lumpen. Das ist die feierlichste Stunde meines Lebens. Sie haben recht. Das ist die feierlichste Stunde Ihres Lebens. Doch das vielleicht in einem etwas anderen Sinn, als Sie glauben. Sie haben nur bewiesen, was keines Beweises bedarf. Sie wollen damit sagen, dass man weiß, dass es bekannt ist, dass Sie... Dass ich morde, das will ich sagen, Fürchtegott Hofer. Was Sie als Ihr Geheimnis betrachten, weiß die Welt schon lange. Das ist doch nicht möglich. Glauben Sie, dass die Welt meine Werke verschlingen würde, wenn sie nicht wüsste, dass ich nur Morde beschreibe, die ich begehe? Mein Gott, das ist ja alles wie ein wilder Traum. Sie träumen nicht. Dann wären Sie doch längst verhaftet. Warum denn? Weil Sie doch gemordet haben.